Osten fliegt auseinander. Als gute Nachbarn erschlagen einander. Und selbst schon Kinder tragen Sprengstoffgurte. Nein, es gibt keinen Krieg, sind genau deine Worte. Doch selbst am Schwarzen Meer gibt's jetzt schon Tote. Und du sagst mir immer und immer und immer nochmal, mein Freund, ah, du glaubst nicht dran, wir stehen kurz vor unserer Vernichtung. Ja. Verstehst du wirklich nicht, was ich dir sagen will? Zu leben mit Angst ist so ein Scheißgefühl. Ist der Splint erst gezogen, kommt keiner mehr weg. Es bleibt nicht zu bewahren, wenn die Welt sich selbst begräbt. Du musst nur mal schauen, mein Freund, es muss dich grauen, mein Freund. Und du sagst mir immer und immer und immer nochmal, mein Freund, ah, du glaubst nicht dran, wir stehen kurz vor unserer Vernichtung. Betreibe hier doch nur Selbstbetrachtung. Du verdrehst die Wahrheit nicht, sie kennt keine Regeln. Doch nur ein paar Politiker werden's nicht überstehen. Proteste allein sind nicht integrierend, wenn die Menschlichkeit dabei ist gefrieren. Die total verrückte Welt ist einfach nur frustrierend. Und du sagst mir immer und immer und immer, an all den Hass, der ist in der Welt da, dann schau mal hin zur Insel Lampedusa. Du kannst weg von hier ein paar Tage ins All, doch bist du zurück, ist der gleiche Fall. Dröhnende Trommel, nur Stolz und Schande pur, gib den Toten ihr Grab, hinterlass nur keine Spur. Hast deinen nächsten Nachbarn, musst es freundlich machen, nur immer und immer und immer nochmal, mein Freund, ah, du glaubst nicht dran, wir stehen kurz vor unserer Vernichtung. Nein, nein, du glaubst nicht dran, wir stehen kurz vor unserer Vernichtung.